Lieber Bruder, liebe Schwester, aus den kommenden beiden Botschaften wirst du erfahren, wann der Krieg gegen das Lichtreich, gegen die Götter auf Erden sein Ende finden wird. Es sind die beiden wichtigsten Botschaften vom 21. Januar und 22. Januar. Ich werde dir aufzeigen, wie und wann der Krieg endet, welches Wissen ich um die Belange dieses ja doch recht einzigartigen Krieges habe. Lesung der Botschaft vom 21. Januar 2022 von Thomas aus der Familie Neubart mit dem Titel Urstoffteil. Hallo lieber Thomas, ich wünsche mir eine genaue Erklärung der Positionen 55 bis 56 von der Schwester Isais Offenbarung. Blicke da noch nicht durch, wie das gemeint ist. Ist Wodins Berg nur eine Metapher? Wenn's nicht zu viel Mühe macht, danke dir, Nadine. 55. Machtvoll der Mann ist im Kampf mit dem Schwert und Kraft seines Willens. Magisch jedoch wirkt das Weib. 56. Erkennen euch geben am Himmel die Zeichen. Der Berufene erfühlt's. Das ist wahr. Die Erwählten begreifen's. Sie rufen oder denken zu mir, Punkt, Punkt, Punkt. Macht mir überhaupt ausschließlich nur Freude, meine Konzentration auf weise Botschaften unserer Heiligen des Volkes zu legen, befasse ich mich trotz meiner Berufung und der damit einhergehenden inneren Bindung fast täglich mit den weisen, uns einsamen Gerechten gereichten Schriften unserer Altvorderen. Danke, liebe Nadine, für die Anfrage. Zu 55. Recht viele Anfragen erhielten wir speziell seitens mutiger Weiber in vergangener Dekade, die sich besorgt um die Wehr der Heimat äußerten. Es müsse doch Mann sehen und aus seinem Gemüte und der Pflicht für Heimat und Volk längst in seine ihm innewohnende Verteidigung unseres Stammesgebietes getreten sein, so der gleichschwingende O-Ton unserer Weiber. Nun ist das Schwert aus einer Betrachtung spiritueller Wertigkeit nicht die physische Waffe, sondern gilt der Mann seit Angedenken als der geistige Keim allen Aufgangs, als Weisheit. Bitte bedenke, Geschlecht erster irdischer Siedler waren jenseitsstämmig, doch diesseits geborene Wesen, nicht vergleichbar mit dem heutigen Menschen, der von Müll und Unrat sein dreifaltiges Wesen nährt. Mann ist, um es mal freundlich zu sagen, feige, vollkommen unwehrhaft, lässt sich aus Angst lieber verdröschen, zuvor bereits wissend, Schmerz sowieso ertragen zu müssen. So gibt er seine Unversehrtheit wie ein Wimpel im Wind flatternd sowieso auf, anstatt mal ordentlich seinem Rivalen ein paar seiner Beißerchen rauszuprügeln. Nur aus diesem einen Grunde haben die Schlägerhorden des Gewaltmonopols Polizei noch die Zügel in der Hand. Mit dem neuen Zeitalter wächst auch das Bedürfnis der Feiglinge, zu erfahren, wer sie in Wahrheit sind. Und dann, liebe Nadine, hoffe ich sehr für die Piraten der größten illegalen kriminellen Vereinigung unter Täuschung im Rechtsverkehr, dass sie bestens versichert sind. Unsere Freier auf den Bildern zeigt uns, wie wehrhaft sie ist. Denn und nun lies aufmerksamer als je zuvor, was in jenem Momente der Jetztzeit in die Seelen der Zugehörigen eines ganz bestimmten Geschlechts sich manifestieren verbindet, versucht die Betrügerorganisation noch mittels unüblicher Gewalt zu unterdrücken. Je mehr Geistesschwert aber im Manne dieses Geschlechts in sein endliches Erwachen tritt, desto identischer erwächst aus auch die Willens- und Wehrkraft jenes. Ist deutscher Mann durch die grönländischen dreifach gefallenen Krieger von Bab Illu, Karthago und unsere Völkischen der Kriege des vergangenen Jahrhunderts vollständig beseelt. Und dieser Zustand ist mit dem aufgehenden Wasserkrug direkt verknüpft. Es grault mir wirklich schon vor den Bildern in den Straßen. Darum meine wiederholten Warnungen, weiß ich, was da kommt. Hyperions werden die Darth Vaders der Piraterie wie Halme knicken, sie aus ihrer Haut fetzen, keine schönen Bilder. Hierzu müssen wir einen kurzen Schwenk erneut zum Roderich-Bericht machen, darin uns die heilige Amtierende unseres Volkes Folgendes in Gesamtheit verrät. Ich will die gesamte bei den Templern übertragene Weitsicht der Ishtar Inanna hierin mitteilen. Ist diese von solch enormer Wichtigkeit für die Jetztzeit des Erlebens unseres Volkes? Erste Templer-Offenbarung, Roderich-Bericht. Im Jahre 1235 suchten die Ritter Roderich und Emmerand auf dem Gebiet des ehemaligen Karthago nach Spuren des Marcion. Marcion in der Bibel der Matthäus. Da erhielten beide Ritter im Vollsein ihrer Kräfte die Botschaft der Göttin. Erstes Kapitel. Das Geschaute war wie ein Gebilde ganz aus Licht und Gold und hochfeinem Gewebe grün schimmernden Glases. Das da die hohe Gestalt eines Weibes bildete, dessen durchscheinender Körper von biegsamer Beharrlichkeit sich uns zeigte und erschien als ein wundersames Wesen, halb Frau und halb Mädchen, das unzweifelhaft nicht von dieser Erdenwelt sein konnte. Und wie nun der gleißende Schein wieder zurückging, da war es, als bilde er mit all seinem sich ballenden Licht jenen Weibesleib fester und bald deutlich zu sehen. War sie angetan mit einem langen Gewande, ganz aus kleinen goldenen Blättern in länglicher Form. Ihr schönes Angesicht war schmal und rein weiß und ganz und gar wunderbar. Ihre Augen, Haare und die Nägel ihrer Finger hatten Glanz und Farbe braunen Gläsieres Bernsteins. Ein goldener Stirnreif hielt die Mengen ihres Haare zurück, das ganz lang bis zum Boden hinabreichte. Und oben auf dem Stirnreif war ein goldener Halbmond, dessen Spitzen gleich Hörnern sich aufbogen, und inmitten dessen war eine gleichfalls goldene Sonne. Ihre übermenschlich großen Augen blickten uns an und ihre Lippen schienen zu glühen. Und sie war das schönste Bild eines Weibes, das ein Mensch je sah. Und sie selbst war durchscheinend und von gar nicht irdischer Art. Und wir erschraken und fürchteten uns aber dennoch nicht vor ihr. Und wie im Weiteren ihre Gestalt immer fester wurde und bald nicht mehr durchscheinend, sondern fast wie berührbar und nah von uns stand, da ging eine Wärme so aus von ihr, die in uns schwoll. Und sie trat zwei Schritte hin zu uns, und ihr Haar umwallte sie, und ihr Mund lächelte, und ihre Augen blickten voller Sanftmut auf uns. Alles Licht in der Grotte, die einst wohl ein Tempel gewesen, kam aber ganz aus ihr. Zweites Kapitel. Es war aber kein Fragen in uns und keiner hatte den Mut, seinen Mund aufzutun. Ja, wir wussten, dass sie keine Teufelin war, dass ja vielmehr nur Gutes musste sein mit ihr. Und als dann ihr Leib sehr fasslich geworden, sprach sie zu uns und ihre Stimme klang hell und mild. Ich rief euch, ohne dass ihr es wusstet. Ihr kamt, ohne dass der Ort euch bekannt gewesen wäre. Denn hier und in dieser Nacht sollt ihr sehen und merken, was einstens seinen Wert haben wird. Jetzt, da ihre Worte einen Bann wohl gebrochen hatten, redete auch ich und frug sie ehrenvoll in ihr Gesicht, wer sie denn sei. Und sie antwortete gleich, Isai bin ich, Ishtar. Das Volk, das einst hier an diesem Ort meiner gedachte, nannte mich Aschera. Die Leute im Norden, die eure Ahnen waren, nannten mich Idun, und so gab ein jedes Volk mir den Namen nach seiner Sprache. Wir aber staunten sie an und sie lächelte. Dann sagte der Emmerant, dass wir getreu unserem Herrn Christus seien und nie einer anderen Gottheit huldigen wollten, sei sie auch die Schönheit selbst. Da blickte Ishtar fast ganz nach Frauenart und schien dies Sagen des Bruders lustig zu finden. Ein kleiner Schauer durchrieselte meine Seele. Wohl hörte ich eure Gebete zu ihm, dem göttlichen Bruder, doch er ist in seinem Reiche und also in sich. Ich aber, des göttlichen Schwester, bin nun wieder hier auf eine kleine Weile, denn Yahu, den Satan, besiegt schließlich die weibliche Kraft, die Liebe. Und Ishtar trat noch drei leichte Schritte auf uns zu und nun stand sie ganz dicht vor uns. Und was von ihr an Unbeschreiblichem ausging, war von großer Kraft und ganz und gar nicht irgendwie zu schildern. Und in ihrem Gürtel stak eine blaue Feder, die sie nun hervorzog und in ihrer rechten Hand hielt. Da aber wurde aus der Feder ein Dolch und Ishtar sprach zu uns, so wie die sanfte Feder zum Dolche sich wandelt in einem Moment, wird die Gottheit der Liebe zur Kriegsgottheit sich wandeln. Wenn der Moment gekommen sein wird, Satan zu schlagen. Drittes Kapitel. Ishtar wendete nun den Dolch in ihrer zierlichen Hand und es wurde sogleich die kleine blaue Feder wieder aus ihm, die sie in den bernsteingoldenen Gürtel sich wieder gab und dann weitersprach, ihr und die euren seid die suchendsten unter den Menschen dieser Welt, deshalb sollt ihr finden. So weise ich euch als erstes nun, nicht weit von diesem Orte einen alten Stein wohl zu suchen, der das Zeichen meiner Gottheit trägt und dazu das Zeichen der grüßenden Hand. Unter diesem Steine werdet ihr also finden, was zu suchen ihr auch gekommen seid. Und dies wird euch sagen noch einmal, was gleich meine Botschaft an euch ist. Und wird es euch sodann nochmals geben aus dem Vermächtnis des göttlichen Bruders, das in Wahrheit anders lautet, als ihr bisher zu kennen es meint, in gar vielem. Viertes Kapitel. Sie begab sich nun zu dem steinernen Stumpfe eines geborstenen Sockels, um sich auf diesem in sitzender Stellung niederzulassen. Und Teile ihres Bernsteinhaares breiteten sich dabei in Wogen auf dem Boden aus, und wo es so den Boden berührte, begann dessen Gestein zu leuchten, so dass es ganz hell wurde ringsrum. Auf ein Zeichen hin, das die Göttin mit einer Hand uns gab, ließen auch wir uns nieder, um den Worten zu lauschen, die weiter sie sprach. Was vor allem ihr wissen und merken sollt, ist dieses nun. Einst bestimmte durch mich und in mir die Gottheit die Leute von Babel, die ausgezeichnete waren und an Klarheit des Wesens über allen jener Zeit standen, das Reich der Wahrheit zu schaffen. Sie bauten auch gut daran. Und Nebukadnezar zerstörte endlich gar Yahus Höllenschrein, die Bundeslade. Und doch konnte die große Stadt, die zur Mitte der Welterde hätte werden sollen und zum Licht für alle Völker, schließlich nicht obsiegen. Noch weniger gelang dies dann der neuen Stadt, in den Ruinen ihr mich jetzt seht. Dies gab, weshalb er, der göttliche Bruder, zu dem ihr betet, ein wiederum anderes Volk bestimmte, das große Werk zu vollbringen. Jenes Volk, das dem von Babel am ähnlichsten ist, das Volk der Deutschen, zu dem auch all jene Franken gehören, die inzwischen eine andere Sprache angenommen haben und deshalb irrig als ein gesondertes Volk sich verstehen. Und ihr sollt mit denen eurer treuen Gemeinschaft eine neue Stadt gründen, deren Platz ich genau euch bezeichnen will. Diese eure neue Stadt soll die nördliche Hauptstadt des Reiches werden, während aber auch eine südliche es haben soll, die schon ist, Wien. Und dies damit nie wieder das Bestimmte erlösche, falls ein Mittelpunkt untergeht, sondern es stets einen zweiten habe. Denn jenes Reich wird die letzte Fackel des göttlichen Lichts sein, die alle Welt erhellen zu können berufen ist. Und dazu die Zeit wird gekommen sein, wenn das Sternbild des Wasserkrugs über der Welterde zu stehen kommen wird, mit dem magischen Wasser des Lebens, das die Höllenglut Jahus auf immer kann verlöschen machen. Denn wo vielleicht Kampf notwendig werden wird, wird die Gottheit mit den Waffen jenes neuen Lichtreichs sein und den Sieg über auch noch so zahlreiche Feinde erzwingen. Doch kann die Gottheit lichten Zielen und Kräften nur die Kräfte leihen, könnte aber nicht, selbst wenn sie wollte, die Waffen der Finsternis führen. Weshalb das kommende neue Lichtreich, welches durch den göttlichen Bruder anbefohlen ist, allein im Lichte der Wahrheit das Schwert nehmen darf. Ich aber werde mit den Erben meines Babels sein, immerzu. Jetzt erhob sich die Göttin wieder von dem Sitze, schritt auf den Eingang der Grotte zu und sprach: So will ich euch nun jenen Ort beschreiben und genau bezeichnen, an dem ihr heimlich einen Tempel erbauen und dort all euer Wissen niederlegen sollt. Dies, was ich eben euch sagte und manches, was ihr noch hören und finden werdet. Über dem Tempel dann sorgt, dass die neue Stadt Berlin erbaut werde. Zweite Templer-Offenbarung, erstes Kapitel. Aus dem Keime Wasserkrugs Zeit, in der Höhe des Landes, auf dem Hochpunkt des Sieges, aus den Händen des Retters und der Mächtigen, aus dem Volke der Bestimmten, von den Strahlen der Gottheit, Licht durch die Finsternis, welche zerschlagen durch Licht, Hohelied der Treue, der Wahrheit, des kraftvollen Tuns, Aufgang des neuen, des da bestimmten Heiligen Reiches, Siedepunkt der Gerechtigkeit, Gedenken der Helden im Streit, Gedenken der Weisen, Gedenken der Märtyrer, Sonnenaufgang über der Welt. Aus dem Blute der Feinde, aus dem Jammern der Argen, aus der Asche verbrannter Feste des Bösen, aus zerbrochener Zeit, aus verlassenen Gründen, aus dem Staub der Zerstampften, aus dem Wehklagen der Verlorenen, aus dem niedergeworfenen Dunkel, über alles hinweg leuchtet auf, was da kommt. Mächtig die erste Stadt, mächtig die zweite Stadt, mächtig die dritte Stadt, zu Unbezwingbarkeit sich selbst verknüpft, Volk edlen Blutes, Volk über anderen, erstes Volk, hellsiegend, hochwaltend, das Geschehen bestimmend, lenkend die Welt. Wahrhaftig niedergeworfen werden die Niederen, erhoben werden die Hohen. Was hoch ist, ist rein, das Unreine ist niedrig. In der finsteren Zeit ist das Unreine herrschend, ist das Niedrige über dem Hohen, ist das Wertlose über dem Werten, ist das Unwissende über dem Wissenden, ist das Gottlose über den Gotthaften. So aber das Licht aufsteigt, fallen die Niederen und die Unteren waren die Reinen. Die werden hochstehen über den gefallenen Unreinen. Und es wird das Schwert der Gerechtigkeit wüten unter den Ungerechten, wird nicht hören deren Rede, nicht Münze gelten lassen, noch falsche Schwüre der Falschen. Vertilgt werden wird der Same des Bösen. Er kommt nicht auf, findet nicht Duldung, bleibt ohne Macht, an der reich er zuvor gewesen. Aber die arm daran gewesen waren, werden die Macht besitzen. So weissagt euch Karthagos Beschirmerin, so gibt euch zu wissen, die Wissende, dass ihr wachet, wenn des neuen Lichtes Schein über den Himmeln zieht. Des neuen aufhaltsamen, unaufhaltsames Gedeihen in der hohen, reinsten Werdung ist des Zeitenalters erster Prang. Wenn die Quellen des Lichtes sich öffnen und sich ergießen die Wasser der Klarheit über das Volk, wenn aufgeht des Lichtstromes junge Saat im Wesen der Reinen, wenn niedergeworfen sind die Niedrigen und erhöht die Hohen, dann wird gedeihen das neue Reich. Da werden die Fürsten der Länder des hohen Volkes an seit Ewigkeit her vorbestimmtem Orte zusammen sich finden, um den Ersten zu wählen, um den Retter zu grüßen und ihm zu huldigen, denn der wird führen das neue Reich. Merket, die ihr auserwählt seid, zu wissen und leget fest, für das Behalten in kommender Zeit ein Ort ist vorbezeichnet von Ewigkeit her und liegend unter Grünlands Strahl, stehend gegenüber von Mittelreichs erstem Tor, empfangend Gottes höchstes Licht, ein Ort, unter dessen Himmel reinste Weisheit kommt zu den Reinen. Merket, die ihr auserwählt seid, den Ort zu kennen und festzuhalten davon für die Helden, die das Erbe erfüllen werden. Denn jener Ort ist gelegen im Mitten der Strahlen der drei mächtigen Städte des hohen Volkes. Seid erkenntnisreich, so erkennt ihr, die erste mächtige Stadt ist die Südhauptstadt des Reiches, die Wien heißt. Die zweite mächtige Stadt ist die werdende Nordhauptstadt des Reiches, die ihr begründet, Berlin. Die dritte mächtige Stadt ist die Westhauptstadt des Reiches, die da Paris genannt wird. So die Zeit gekommen ist, wird im Strahlenmittel der drei Hauptstädten ein besonderes sein, denn göttliches Licht wird herabstrahlen in Fülle über der Stelle, die euch bezeichnet. Im Text findest du, lieber Leser, auch noch die Karten hierzu, den Mittelpunkt, den bestimmten, den Heiligen Berg, der nicht der Untersberg ist, und noch einige Informationen mehr als Anmerkungen, die ich hinzugefügt habe. Dies dann wird gegeben, dass die Auserwählten des da wohnenden Volkes, welche alle Länder der Deutschen und Franken und deren Brüdervolkschaften ausmacht, den besonderen Ort aufsuchen werden, um eben dort das gewaltige neue Reich zu schmieden. Und da werden Dinge sein und erscheinen, die durch Grünlands Strahl geformt, die vom Schicksal der finsteren Zeit erzählen und von den befreienden Heldentaten, vom Wege ins Licht und von tausendjähriger Zukunft. Drittes Kapitel. Wenn die Fürsten der Länder des hohen Volkes an jenem bestimmten Orte werden beschlossen haben, erleuchtet durch das höchste Licht, dann wird des kommenden Reiches Herrenvolk sich der umliegenden Völkerschaften annehmen, denn jene sind ärmer und können nicht reifen aus eigener Kraft. Deshalb werden müssen die Auserwählten alle betreuen und Aufsicht an sich nehmen über alle umliegenden Länder und Völker und müssen auch überschauen, die ganze Welt. So wird die weisheitvolle Herrschaft des Hohen Reiches Glück und Frieden und Gerechtigkeit zu allen Völkern tragen und in alle Teile der Erde und darüber hinaus. Denn wie die Fürsten des Reiches sich unterordnen dem obersten Herrn und dieser sich unterwirft dem Throne der Gottheit im Himmel und wie das hohe Herrenvolk annimmt die Leitung seiner Fürsten, so werden die anderen Völker sich dem Volke des Reiches unterfügen und weisen lassen und annehmen Regentschaft zum Wohle des Allgedeihens. In der Welt aber, die außerhalb der Grenzen des Reiches noch liegt, wird die Bosheit unterworfen werden müssen, werden die Niedrigen ausgerissen werden wie das Unkraut im Felde, welches das gute Korn bedrängt. Was falsch ist, muss ausgejätet werden aus den Feldern der Welt und verbrannt werden im reinigenden Feuer. Da wird eine Zeit erneuten Kampfes kommen, den vielen führen. Und die Argen werden Ärgernis erzeugen in vielen Teilen der Welt. Auch werden diese den Streit in das Reich zu werfen versuchen. Aber das Feuer wird diese Argen erfassen und fürchterlich verschlingen. Das neue Reich wird so da sein, doch der reine Frieden wird noch nicht da sein. Die dunklen Gifte werden noch nicht völlig aufgelöst sein. Das Wort des Wissens aber wird sein, ein herrliches Schwert, das alle Bosheit erschlägt. Entschuldigung. Wenn zu Mitternacht die Helle sich bald und schön über die Erde leuchtet und strahlt auf den heiligen Ort, dann kündet Vollendung dem zu niedergehaltenen Volke des Strahls der Blütezeit. Zitat Ende. Zur Verteidigung der bisher feigen Mannen unseres Volkes muss ich hinzufügen, durch das täuschende Netz der geistigen Gifte wurden die Völker in perverse Ideologie verschafft, die den Menschen fehlerhaft einredete, sich in Wehrlosigkeit zu begeben, würde Frieden schaffen. Das rohe Gesinde kann nur durch Rohheit ausgemerzt werden, versteht der Tierbastard nebst des ihn steuernden Niedergeistes nur seine eigenen Mittel der Gewalt und Gegengewalt. Wie oft warnten wir die größte kriminelle Vereinigung der Welt, die in Täuschung, Unterziehungsrechtsfiktionen handelnde Polizei, baten um Nichterfüllung ihrer von Dritten ihnen aufgetragenen Verordnungen, baten um ein friedliches Miteinander. Gerechtigkeit kann nur walten, so nicht Ungerechtigkeit der Keim allen Aufgangs ist. Schöpferin alles Weltlichen ist das Weib und dies über ihre unvorstellbare Liebe. Ihr langes Haar ist dabei als Antennen des Jenseitigen ins Diesseits magische Unterstützung der Wirkmacht liefernd. Das Weibliche ist weit kraftvoller als der heute verweichlichte Mann. Beide Geschlechter enthalten sowohl das männliche als auch das weibliche Prinzip. Klarerweise das Weib mehr der ihrigen Potenz, wie der Mann reichlich Kraft aus seinem Willen erzeugen würde, wohlgemerkt, würde, so er denn mal wieder Mann wäre. Unverständlich ist mir, seit ich als Knabe bewusst denken kann, da bildet sich unter dem Gesetz des Satanismus eine kriminelle, weltweit agierende Vereinigung, die mittels Raub und Plünderung sich mehr schlecht als recht in vollkommener Unterzahl gerade so über Wasser hält. Die Menschen sind noch so friedlich, dulden deren Rechtsgespinst. Doch die kriminelle Organisation wird immer gewalttätiger und verbietet den Menschen, sich zu wehren. Um diese Unvorstellbarkeit einmal zu verdeutlichen: Es herrscht Krieg. Der Feind, der stets angreift, verbietet seinem Gegner das Tragen seiner Waffen und sich in Notwehr als sein zertifiziertes Menschenrecht zu verteidigen. Wie tief sind wir in den Keller aller Logik gefallen? Die Auflösung dessen, warum dem so ist, erfährst du in der kommenden Botschaft 22. Belassen wir Erfahrenes für heute erst einmal bei einem kleinen Einblick in die Zukunft. Mehr zum Lichtreich auf unserem Stammesgebiet in Kürze.